kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Said again. I don't know if y'all heard about it or not, but Schoolie D is back with another one of those block rocking beats. Bust it! Bust it! Bust it! Bust it! Bust it. Ja, hallo. Ich dachte, ich fange an. Ja, hallo. Wer ist die nette Stimme da? Ich bin Maria. Blockwalking Beats, wie angekündigt, featuring DJ Ease, der hier die Musik heute einspielt, die eine Stunde. Er ist gerade beschäftigt. Tja, Maria, wir zwei lernen uns heute die Stunde kennen, reden etwas über deine Liebe zur Musik. Das ist richtig. Und wie ich das mitbekommen habe, hast du ein Wort mitgesprochen bei der Musikauswahl. Ein kleines bisschen. Ich habe Sandro eigentlich nur so einen Tipp gegeben oder ich habe meine Platten mitgebracht von den Künstlern, die alle schon da waren und von so zwei, dreien, die ich demnächst gerne mal herholen würde. Sehr schön. Jetzt hören wir erstmal rein und sprechen dann über deine Arbeit, die du geleistet hast und was alles noch so passieren wird demnächst. Ja, Sandy E-Show ist das. Heute am 15.11. eine Stunde auf Coloradio. Herr Koller am Mikrofon. Das Studio ist gut besetzt, es gibt Kuchen und Kaffee und ja, jetzt gibt's Musik. You yell your truth, but schooling is a man, and boy you ain't shit. Your mother's in the back and she's sucking on my dick. Look at that Magucci, one more time, the time, the time, the time, to hit another funky rhyme. Yeah. So, Maria, dann ja, stell dich doch nochmal vor, beziehungsweise die Frage, was du denn konkret machst hier in Dresden. Ja, also ich bin Maria, wie schon gesagt, und stehe so hinter diesem Projekt Blockrocking Beats, das, was so sich als eine Veranstaltungsreihe hier etabliert hat in Dresden. Und eigentlich bin ich halt Musikliebhaber und dadurch ist das ganze Projekt überhaupt ins Rollen gekommen. Das Ursprungsdatum lässt sich nicht mehr so richtig zurückdatieren, aber irgendwo so vor 6-7 Jahren hat das mal begonnen und da hat das ein Freund von mir eigentlich ins Leben gerufen, der Justy vom Supreme. Und der hat eigentlich mit der gleichen Leidenschaft begonnen, wollte gerne Musik, die er selber gerne hört, hierher bringen nach Dresden, weil es in diesem Bereich halt hier komplett nichts gegeben hat. Zumindest nicht live. Also sehr, sehr wenig und nur an der Oberfläche gekratzt. So, das ist eigentlich so dieser ganze Hintergrund und ich habe das halt dann irgendwie Stück für Stück mal übernommen, so mitgemacht und dann war es irgendwann meins, weil dem Rest das zu viel wurde. Stimmt, dann ist es jetzt deins. Wo steigt man jetzt ein? Veranstaltungsreihe Blockwalking Beats. Wo man das im Internet finden kann, dazu kommen wir später, weil du bist ja auch ganz gut vertreten. Und in welcher Regelmäßigkeit finden denn momentan die Veranstaltungen statt? Also so eine konkrete Regelmäßigkeit gibt es in dem Sinne eigentlich nicht. Ich springe mal auf, so wie die Künstler gerade auf Touren sind, beziehungsweise so wie ich den Kontakt herstelle und wann sich dann verschiedene Shows ergeben können. Und im Prinzip ist es so, dass es jetzt so schon fest ist, dass so ein- bis zweimal im Monat irgendwie sowas in diese Richtung von Blockrocking Beats gibt. Das wechselt ab manchmal im Sommer. Es kann auch sein, dass es ein, zwei Monate ganz ruhig ist. Kann sein, dass dann aber halt den nächsten Monat gleich drei Sachen sind. Das ist ganz unterschiedlich und hängt davon ab, ja, von den Künstlern, wie sie auf Tour sind und wie ich Lust habe. In welchen Örtlichkeiten hier in Dresden veranstaltest du? Eigentlich hauptsächlich im alten Wettbüro. Und ab und an, wenn es sich lohnt, dass es mehr Leute anspricht, dann geht man auch mal in die Scheune oder ins Push gehen, wie jetzt am 28. November und 29. November. Da sind die nächsten Veranstaltungen. Das war eine versteckte Ankündigung, aber dazu kommen wir später. Das erstmal hier. Jetzt gibt es noch weiter Musik vom DJ East und mehr in ein paar Minuten von Maria. We'll be right back. So, das gute Stück dann zu Ende. Und was wir als nächstes haben, kündigst du jetzt an? Ja, also die letzte Veranstaltung, die wir hatten, vielleicht können sich da einige noch dran erinnern, die ist gar nicht so lange her, war zum Beispiel Bus Driver. Nur als Einstieg, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was in welche Richtung diese Veranstaltungen eigentlich gehen. Und er ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, worum sich das konkret dreht bei dem ganzen Projekt Blockhorn Beats, wenn man so will. Das ist eine Mischung zwischen, also widmet sich schon so diesem Independent Hip-Hop, aber mischt sich halt sehr stark mit elektronischen, in der elektronischen Richtung oder auch Funk Soul manchmal. Also das ist ganz unterschiedlich. Und Bus Driver ist zum Beispiel einer der so meiner Lieblingsrapper. So auch ein Grund, warum ich jetzt am Wochenende nochmal schnell eben in Paris war, um die Show mir nochmal anzusehen. Auch natürlich, weil sie mich eingeladen haben und ich noch nie in Paris war. Aber das ist so der ganze, ja, diese ganze Leidenschaft, die mich treibt, dieses ganze Projekt aufrechtzuerhalten und diese Musik irgendwie zu etablieren oder auch andere Leute zu begeistern. Im Prinzip ist das meine eigene Leidenschaft, die ich irgendwie versuche zu leben und das anderen rüberzubringen. Und das gelingt eigentlich ganz gut, finde ich. Und da hören wir doch mal nochmal rein in dieses gute Stück. Ja. Das nächste Stück ist einem meiner Lieblingskünstler, eine Legende namens Blowfly, aka Clarence Reed. Und das passt deswegen ganz gut, weil Bus Driver für ihn mal eröffnet hat, eine Show. Und der Mann ist ja eine Legende in sich. Der ist auf der Bühne 69, deswegen der Zahl, aber im wirklichen Leben halt noch ein bisschen älter. Und trotzdem ganz schön nasty. Yeah, und ab geht's. Rains it pours. Oh, damn, everybody hitting it. need a couple of just standing around a while and see what the hell is going on. We gotta get me some pussy tonight. Last 3 nights I done had to jerk off. Hope I don't have to do it again tonight. God damn, it's some fine hoes here. Niggas holding on to them like they got gold in there. They better hold on to them because the flies are loose tonight, motherfucker. Let's see what's happening. Lighting just up the shit house. I see something by itself, and it's together too. Damn, she look mean. She can't be no more than 15. Say, mama, what's going on? Look, I'm not trying to be fresh or nothing. You know, I can dig where you're coming from. I'm in the same bag and by myself, and you know, got this chick of mine. Gotta use no fuck around like this, but. Just up and just put me through changes. I won't go into no details. Oh, you know where I'm coming from, huh? How old are you? 19? Come on, man. You can be fair with me. I'm not going to be. 18? You're too young to be in there, right? Say, mama, why don't we get up and do a little something? Don't sit around like a wallflower. Yeah. Don't look like that motherfucker gonna play nothing fast. Yeah, you're grooving now. So let's go sit in my car while. Get out of here. All this motherfucker smoking pot and weeds and shit, man. This motherfucker got me dizzy. Can't breathe in here. You can't either. Yeah, let's go out here and sit in the car. Come on, get in on the driver's side. I sit on the side. Look, I just wanna hold your hand. Just lay back and relax. That's it. Let me massage. You get too tight. Let me. Yeah, that's it. See how tight you are? Baby, please. Could we just get out? Look, I know you don't enjoy the thing like this, but. Please, I mean, touch. What is touching gonna do? You need love like I do. You know what I do? I use my lips on this bitch. Kiss around the ears. Just while I just kiss you around. You like that, huh? Just relax. Remember, you got to have fun. That's when you're dead, you're done. That's it. That's it. Damn, we still won't open up. Bitch, give me some motherfucking pussy. Oh, that's what you like. Now we groovy. Oh, shit, who was that at the window? Und jetzt wird's ein bisschen mehr, geht's in die Richtung 808 Beat von Egyptian Lover, also Elektro. Und das sagt eben auch ganz viel aus. Das war ein Künstler, den hatte ich letztes Jahr im April zu Gast. Und da habe ich auch eine Vorband, Freunde von mir eingeladen, die nennen sich Labways. Das ist Xavier Speck und Subtitle. Für die Kenner überall ein Begriff, weil die super Produzenten und MCs sind. Und witzigerweise ergeben sich dadurch immer neue Wege. Zum Beispiel hat Egyptian Lover daraufhin eben Xavier Speck in Los Angeles eingeladen. Und ja, da spannt sich das Netz weiter. Und ich finde es ganz spannend, das zu beobachten und irgendwie Teil davon zu sein oder mit dabei zu sein und das miterleben zu können. So, das ist eigentlich auch so der Hintergrund, was mich mit daran treibt, was das so spannend macht, das irgendwie am Leben zu erhalten, auch wenn es finanziell jetzt sich wirtschaftlich überhaupt nicht trägt. Girl, I know that I shouldn't mention, but your perfect body brings too much tension. Handling you is no problem at all. I'll make you climb the mirrored walls. Come with me for one fantasy night and let the Egyptian lover rock your world right. For I'm the best that ever could be, cause I am the king of ecstasy. Maria, das gute Stückchen von Egyptian Lover ist ja dann doch mehr so der Elektro. Ich dachte immer, Blockhorn Beats ist rein Hip-Hop basiert, aber scheinbar doch nicht. Wie offen bist du denn der Musik gegenüber, beziehungsweise gibt es Grenzen, was das Musikalische betrifft, also das Genre? Naja, das ist schwierig in wenige Worte zu fassen, weil Musik, gute Musik hat für mich im Prinzip grundsätzlich eigentlich keine Grenzen, weil ansonsten wäre es dann schon nicht mehr gute Musik, weil die wird von so vielen unterschiedlichen Genres beeinflusst und genau das ist auch das, was das ausmacht, wo ich jetzt so die Orientierung suche oder welche Künstler ich einlade. Also es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Das geht von eben Funk, Soul, Elektro, selbst Disco und Haus kann man auch nicht unterscheiden. So manchmal überschneidet sich das sogar und das ist ganz witzig. Also zum Beispiel in Rick James interessiert die Hausfraktion genauso wie mich. Und daran sehe ich eigentlich auch so diese Kombination. Also Grenzen gibt es komplett nicht. Und vor allen Dingen, was mir ganz, ganz wichtig ist, immer bei diesen Blockrocking-Beats-Geschichten oder bei diesen Veranstaltungen, dass es eben nicht so begrenzt wird auf das Hip-Hop an sich, so, das ist nicht das 0815 Rap 50 Cent Schnicki Schnacki, was du im Radio hörst halt. Das ist nicht der typische Mainstream-Hip-Hop, sondern der, und die Künstler genauso, die ich kenne, die das machen, die hören von Drum and Bass über House, Rock, Disco, Hip-Hop, die hören genau alles und lassen sich davon inspirieren und kreieren dann ihre eigene Version. So, das ist in dem Sinne kein klassischer Hip-Hop, das ist eben dieser Bereich, der sich da mit Indie immer schnell abkürzen lässt und zusammengefasst eben grenzenlos überschneidend. Sehr schön, gefällt mir. Wie wird denn das von deinen Gästen angenommen oder sagen wir hier in Dresden von den jungen Leuten? Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Das Schöne an den Sachen ist, dass bei den Shows hat sich schon so eine gewisse, so eine Crowd entwickelt, die immer kommt. Also es gibt Leute, die kommen immer und dann sind wenige, die so eigentlich nur mal vorbeigucken aus reiner Neugier. Also die, die zu meinen Shows kommen, das sind Liebhaber, Musikliebhaber, genau wie ich, die sich da auskennen, also die die Leute kennen, die kommen dorthin nur wegen diesem Act. Also die wenigsten sind dort, die das überhaupt nicht kennen, die einfach nur mal mitkommen oder ja, also ist kein typisches Partyvolk dort, sondern die gehen natürlich aus, um Spaß zu haben, aber die gehen in erster Linie dahin, um diese Musik, die sie schon immer mal hören wollten, eben zu hören. Nur ist es eben relativ speziell und damit spricht das jetzt nicht auf Anhieb die breite Masse an, was wiederum, ja, also ich brauche natürlich viele Leute, um das finanziell zu tragen, aber das Schöne ist schon, und das ist auch das einzige Artige hier in Dresden ein bisschen, dass die Leute sind wirklich da nur für diesen Act und nicht, wie es in vielen anderen Städten ist, so wo sie dann rein und raus gehen. Also der Künstler merkt das auch genau. Deswegen kommt die immer wieder gern her, weil die sich hier wohlfühlen, jetzt auch ringsrum, aber weil die auch merken, die Leute sind hier wirklich Feuer und Flamme für die Musik. Okay, und Stichwort Musik, wir hören noch mal ein wenig hinein in die Musik. A chosen few I choose to roll and cruise and be my truth. Exposing fools who broke the rules and casting my mind point of view. They end up at step without a clue, and there's me without a shoe. They booted out my living crew. They can't do the things I do on these streets. Peep the gang, brought the book, seen that look before. Then that quick at the store, had to get the Lord jiggle up. The bigger those rocks, the quicker they close up shop till it's sold up. They can wonder why your page will blow up. Now where would I be if I really wasn't a G-O-D and on Ja, hier würde ich ganz kurz mal schnell einschwenken, denn was wir gerade hören, nennt sich Haiku Tetan und das, dahinter verbergen sich drei der besten MCs aus Los Angeles mit. Und zwar ist das Maika 9, Abstract Root und AC Alone, die ich komplett zusammen zu Gast haben werde am 29. November im alten Wettbüro. Und das ist ein kleines Highlight, weil die noch nie zusammen auf Tour waren, zumindest nicht hier in Deutschland. Und die so ein bisschen diese C-Väter sind von diesem ganzen Project Bloat Freestyle Fellowship für alle, also für die Kenner ist es definitiv ein Begriff und das ist, steht so für diese, ja, für Los Angeles, für diese gesamte MC Freestyle Bewegung dort. Und 29.11. ist ein Sonntag. Das ist ein Sonntag. Ist ein und am 28.11. da haben wir auch noch ein Highlight, aber wir verraten es jetzt noch nicht. Nein, das wird noch ein bisschen aufheben. Wir verbinden es am Ende, am Ende nicht, dann schon mit einem heißen Track von ihm. Since I've been out the womb, I'm the universal platform. I'll let you talk trash, you never got abs on. Can we still get the cash? You don't know yet. Long as they pay, you can be a poet. After the show, we'll get the dough. It's on me, Moet. I'm the bright light, secondhand smoke filled arena. The mic's tight, serving them, heard them through serving Vegas. People diving off me into the crowd, vibing off me in the style. My philosophy is a wild stage show. Heck, lunch! Inside stage haters are expendable. They're alive as long as they know something dependable. We can rendezvous and vibe if you boo, and that's offendable. There may be discipline resulting in an experiment to find out if your limbs are bendable, if your job unbreakable. And then I'ma take a full ape of the shrooms and blaze the boom. Black man, gold mines, hold mines, old rhymes. Got my fingers on the strings of East and West Coast crime. Caught up, burnt out, turned out, learned about Shoot. About studio and stage. Two ways to get paid. Caught up, burnt out, turned out, learned about Shoot. About studio and stage. Two ways to get paid. Caught up, burnt out, turned out, learned about Shoot. About studio and stage. Two ways to get paid. Caught up, burnt out, turned out, learned about Shoot. About studio and stage. Two ways, two ways. What's happening, world? Introducing to yourself. ja, bei dem Teil, da könnte ich direkt eigentlich vom Stuhl springen und lostanzen. Das ist einer meiner Lieblingsstücke gerade zur Zeit. Der Künstler nennt sich Shafiq und die Platte En Africain. Und das ist so jemand, den ich gern nochmal herholen würde. Der war noch nicht da. Ich habe mir die aber in Berlin angeschaut. Das ist nämlich ein Teil der Sarah Creative Partners. Auch wieder Los Angeles. Irgendwie konzentriert sich das immer so ein bisschen stark auf diesen Bereich da, West Coast eher. Aber ich lege mich natürlich, wie vorhin schon erwähnt, nicht fest. Keine Grenzen. Aber das ist ein super schönes Teil. Bitte reinhören. Habe ich doch glatt eine Frage, bevor wir reinhören. Wie kommst du eigentlich auf die Künstler? Suchst du im Internet danach? Speziell hast du Quellen, wo du das herausziehst? Oder wie kommst du an deine Acts? Also das ist witzigerweise, ich brauche mich darum eigentlich mittlerweile also überhaupt gar nicht kümmern, weil das läuft von alleine. Ich kriege so viele Anfragen und habe eigentlich Probleme zu selektieren, weil ich eigentlich gerne alles machen würde, was die mich so anfragen. Aber ich habe keine Möglichkeiten, keine Mittel, das alles so umzusetzen. Also ich könnte damit kompletten Monat füllen. Das ist Wahnsinn und das finde ich auch ganz schön. Das spricht sich irgendwie so rum, die Künstler untereinander. Also ich bin da irgendwie so komischerweise echt ein bunter Hund, was ich mir gar nicht vorstellen kann, aber es war schon so, dass ich auf irgendwelchen Partys oder Festivals war und die Leute mich angesprochen haben, hey, bist du die Maria, die das da in Dresden macht? Und ich mich da ganz verwundert, wie kommt das jetzt, woher wissen die über mich Bescheid? Aber das trägt sich rum, die Künstler tragen das weiter, so wen die für ich will jetzt nicht gut empfinden, aber wo sie sich wohlfühlen, wo sie gerne wieder hin wollen oder die auf diese Musik abfahren. Und dadurch, ich lerne immer wieder Neues, also durch ich lerne ja viele der Künstler sind ja auch mittlerweile schon Freunde und man hat so einen direkten Draht, dass die dann von selber kommen und ich habe so 2-3 Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite und dann fragen die halt an und sage, oh ja, die wollte ich schon immer mal machen und so, klar, cool, mach mal und dann springe ich auf oder die fragen von alleine an, das ist, also ich suche eigentlich überhaupt nicht. Sehr schön, es möchte mir mal so gehen. Wie schaut es eigentlich wegen Kooperation aus in Dresden, dass du das Ganze noch mal ein bisschen ausbaust? Weil du hattest ja gesagt, dass die Möglichkeiten momentan nicht gegeben sind, alles zu machen. Gibt es da Konzepte oder bist du im Gespräch? Naja, das ist schwierig, eine Gratwanderung, weil das ist... ist eben speziell und spricht spezielles Publikum an und ich würde natürlich, ich habe viele Ideen, würde viel, viel mehr machen, aber es ist halt leider auch so, wenn ich so, klar, ich rede mit den Leuten von der Scheune und die sind eigentlich ganz offen und so, aber für mich spielt dann halt finanziell immer so ein bisschen die Rolle, ob ich mir das leisten kann, halt in einen größeren Club, weil dann bezahlt man halt eben dementsprechend Miete und das kommt dann eben alles auf diese Gage nochmal drauf, was am Ende für mich schon wieder ein neuer Act wäre und das ist halt dann immer so eine, ja, ist immer Abwägung und relativ schwierig, da jetzt irgendwie da sehe ich noch nicht so richtig die Chance, irgendwie nach vorne zu brechen. Also da drehe ich mich noch ein bisschen im Kreis irgendwie, da suche ich auch gerade. In Dresden fehlen einfach mal 1000 Jugendliche, die meinen, die müssen unbedingt auf deine Party kommen. Naja, das auch, aber es gibt halt eben auch, ich meine, es gibt wenig Unterstützung so generell. Wenn das halt irgendwie ein bisschen gefördert wurde, dann sieht es ja auch schon wieder anders aus, denn die Leute sind schon da, sind genügend da, dass man eine Party machen kann. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man so als einzelne Person so komplett von vorn bis hinten alles bestreitet. Also, Verstehe dich. Aber jetzt hören wir endlich in den Track rein, den du so schön angekündigt hast. One time to your mind. Right there. Let's see how far the rabbit hole goes. It was once told by many, many men before. It's instructions on how to do that. Pay attention. Listen close. You might miss this. One time only. Live and direct. das gehört auch zu meinen Schmuse-Lieblingssongs gerade. Das hat der Sandro super rausgesucht, a.k.a. DJ East. Ja, das ist ein anderer Pendant zu Sour Creative Partners. So, die haben es gerade eigentlich schon ziemlich drauf. So, selbst wenn es schmusig ist, ist es trotzdem noch verdammt cool. Ja, ein Lob an unseren DJ East hier im Studio. East ist in der Haus. Gut, dann genießen wir doch einfach mal mehr diesen Schmusesong jetzt und reden danach weiter. Ein Stück von DJ Vadim und seiner Band, die im Übrigen, so ganz nebenbei erwähnt, am 28. November im Pushkin zu sehen sein werden. Und das ist ein ganz wunderschönes Stück mit auch der Sängerin, die auch dabei sein wird, Sabira Jad. Und das nennt sich I Want to Shout Out. Ja, genau. Vadim, die neue LP, die wir da hören, oder das, der Track, der auf der neuen LP ist. Und das war nämlich genau das, was wir hier die ganze Zeit ankündigen wollten, dass Vadim am 28.11. in Dresden ist. Ein weiteres Mal und wie ich dich verstanden habe, die Male, die schon da geschehen sind, waren alle organisiert von dir. Nicht komplett alle, auch also die ersten Anfänge haben Freunde von mir gemacht, damals noch in der Schleife. So, da habe ich eigentlich, als Monself hat es begonnen. Damals, da waren sie da und da ja, habe ich mich quasi auch in diese Monself-Crew verliebt und dann, ab dann ist das ein kontinuierliches Programm geworden. Also er ist immer gerne hergekommen. Es lag natürlich auch an dem Club, weil das so zu seinen Lieblingsecken gehörte. Da hat er immer gerne aufgelegt und das lag daran, weil die Leute immer unersättlich waren und getanzt haben, bis es halt wirklich irgendwann jemand gesagt hat, jetzt reicht's, wir wollen nach Hause. So. Und das ist eigentlich irgendwie so der Grund, was ihn auch immer wieder gern herkommen lassen hat. Oder er hat immer gerne auch so von selber gefragt, auch immer wieder, jetzt wenn ich ihn halt sehe, dann fragt er uns so, wie sieht's aus, Weihnachten. Diesmal ist es nicht ganz Weihnachten geworden, weil ich gedacht habe, okay, wir hatten jetzt die letzten Male immer DJ Vadim als DJ da gehabt und auch mit seiner Frau halt, ja, aber Bravo noch, aber noch nicht mit seiner Band. Und das hat sich jetzt gerade angeboten, auf die Tour aufzuspringen. Und das wird, glaube ich, ganz schön. Ja, entschuldige, wenn ich das Wort falle, aber Pushkin sicherlich deshalb, weil Vadim schon noch mehr Leute zieht und dass man eine größere Tanzfläche hat dafür. Vadim ist mittlerweile halt auch nicht mehr so ganz unbekannt, sondern er tourt ja unermüdlich durch die Lande und weltweit ist er eigentlich für jeden in Begriff mittlerweile. Und er hat sich hier halt seine Fanbase aufgebaut über die Jahre. Das ist ja jetzt so das, ich glaube, das fünfte Mal oder das so, dass er da ist. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr. Aber fünfmal kommt hin. Und er hat kontinuierlich so seine Fanbase gewonnen. Und das wird sich hoffentlich auch nicht ändern. Ja, ich hoffe sehr. Und so, jetzt hören wir rein in den Trick. Ja, nochmal Vadim. Maria, du darfst. Ja, also für alle, die sich dafür begeistern, dann besucht mich doch einfach auf meinen Webseiten. Also die wichtigste ist nach wie vor MySpace. MySpace.com/blockhoggingbeats dort aber mit Z geschrieben, weil das S schon vergeben war. Und ohne G. Ja, das sollte sich aber schon rumgesprochen haben. Nein, ohne G, ganz wichtig, genau, aber man findet es auch, denke ich. Und ich meine, auf Facebook bin ich auch, das ist mittlerweile auch noch ein bisschen aktueller geworden, weil mit MySpace manchmal ziemlich schwierig ist, da irgendwie noch was reinzusetzen. Die sind ganz schön überlastet, glaube ich. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch die richtige Website, www.blockrockingbeats.de, aber die ist nicht ganz so super aktuell, ganz einfach, weil ich nicht so 100% fit bin in HTML und dadurch, dass ich das alles allein mache, komme ich manchmal da nicht hinterher. Und am aktuellsten ist MySpace und Facebook. Ich kenne da jemanden, der ist ganz fit. Aber ich weiß, ich kenne da auch welche, aber ich meine, ich wollte ja auch nicht immer überstrapazieren. Verstehe schon. Gut, dann hat die Maria jetzt ihr Social Networking durchgegeben und dann schließe ich mich an. Sandy Eve Show ist natürlich auch vertreten auf MySpace. MySpace.com/Sandy Eve Show. Ebenfalls auf Facebook mit einer Gruppe, nur die URL wird jetzt so kompliziert. Dann würde ich einfach vorschlagen, geht auf MySpace und finde den Rest. Wir sind verlinkt für diejenigen, die Blockwalking Beats von Schreiben her nicht ganz hinbekommen. Sandy Eve Show. Und es sind noch 9 Minuten, bis die Show ein Ende findet. An dieser Stelle von mir schon mal herzlichen Dank fürs Kommen an Maria und DJ East. Es war eine sehr, sehr schöne Show. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Den Mitschnitt gibt es dann demnächst vielleicht auch schon eher als demnächst heute Abend, auf soundcloud.com. Dort habe ich mich eingerichtet, fühle mich sehr wohl. Als Podcast dann die eine Stunde zum immer wiederhören und zum Downloaden und zum Weiterversenden. Nicht vergessen, da vorbeizuschauen, und falls ihr Kontakt sucht, schreibt einfach eine E-Mail und gebt eure Wünsche für weitere Gäste zum Besten. Noch gesagt, am 29.11. an diesem Mega-Wochenende mit Vadim. Und da gibt es im Übrigen auch Kombi-Tickets. Das habe ich vielleicht noch gar nicht so richtig erwähnt. Ne? Aber für alle, die sich interessieren, das ist ein unschlagbarer Preis. Also den kriegt ihr nirgendwo. Und zwar ist das am 28. November, das ist ja wie gesagt Vadim im Pushkin. Und 29. November ist dann Heiko Tetakro im alten Wettbüro. Und das beides zusammen für 14 Euro. Wow. Also. Und das im Black Sheep, im Supreme und im Titus. So, ohne vor noch zusätzliche Gebühr, ansonsten an allen bekannten Vorverkaufsstellen natürlich. Ja, also lasst euch das nicht entgehen. Und am 29.11. gibt es eine Sunday Eve Show, ein Spezial, ein Double Feature. Da lege ich euch ans Herz, einfach mal reinzuschalten. Cargo Edition wird da sein mit Sven Tasnadi und die So Lila, die ihr neues Album auf den Markt gebracht hat. Mehr dazu am 29.11. 17 bis 18 Uhr. Und hier an dieser Stelle mein Dank an euch. Ich wünsche einen angenehmen Abend und die letzten Minuten noch ein wenig liebevolle Musik von Vadim, präsentiert von DJ East und der liebevollen Maria von Block Walking Beats. Ganz kleiner freundlicher Veranstaltungshinweis, und zwar am 12.12., das habe ich jetzt überhaupt noch nicht erwähnt, obwohl das eine Wahnsinnsveranstaltung wird. Im Übrigen arbeite ich zusammen mit Suburban Trash, und die bestreiten den Dubstep Floor. Da gibt es Dubstep Trouble, unter anderem auch mit DJ East, aka dann unter Reload zu finden. Und ich mache den Hauptfloor, und da wird zu Gast sein Xavier Beck von Big Dada aus Los Angeles, der, wie gesagt, vorhin schon mal, habe ich ein klein bisschen erwähnt, mit Egyptian Lover schon mal zusammen, also vor ihm aufgetreten ist, und der auch unter anderem für so einige Hits für Bus Driver verantwortlich ist, der Produzent auch für, also er ist ein sehr guter Produzent, hat auch für Soul Williams zum Beispiel unter anderem produziert, ganz, ganz viel unterschiedliche Sachen gemacht und das ist eher elektronisch. Für alle, die das am 28. und 29. November ein bisschen zu Hip-Hop-lastig ist, dann der 12.12. merken, das wird Elektro mit vielen auch Local Live Acts. Bitte. Situation's getting serious. You're making me delirious. There's no better time than now. We could have it all, girl, if you would just play ball, girl. Stop wasting my time. You know you're a star, girl, the finest one by far, girl. You're one of a kind.